außer Rand und Band. Anders als der historische Materialismus und Erich Fromm in Haben oder Sein erschienen 1976 postulierten, geschieht Veränderung des Ganzen oft durch Einzelne, die in kein Schema passen, deren gelebte Beispiele im Gesellschaftsteig wie Hefe wirken, vom Rand her, der Grenze, in Nischen, im Untergrund, in der Poesie. Im Film Nostalgia von 1983 von Andrei Tarkowski tritt eine Gruppe von Freaks auf, die sich auf der spanischen Treppe in Rom versammeln, und einer von ihnen mit Down-Syndrom spricht ins Mikrofon. Zitat: Müssen euch denn die Verrückten sagen, was los ist? In der Tat war es immer schon das Los der Narren und Außenseiter, das gesellschaftlich Verdrängte zur Sprache zu bringen. Hagar Sussa zum Beispiel, die Zaunreiterin, Urbild der Hexe, befindet sich zwischen Wildnis und Zivilisation, zwischen allen Stühlen. Eben dort, wo sie zu ihrer Kraft kommen kann. Zitat von Sabine Schleichert, Hexenprozesse in Vorderösterreich von 1996. Sie ist Grenzgängerin zwischen den Welten, zwischen Bekanntem und Unbekanntem, drinnen und draußen, dies und Anderswelt. Eigentlich aber steht sie in beiden Welten gleichzeitig, mit einem Bein auf dieser, mit einem auf der anderen Seite des Zauns. Zitat Ende. Ränder, die allgemein eher als Problemzonen angesehen werden, schätzt die Permakultur als besonders fruchtbar und artenreich. Sie legt Beete nicht wie die Monokultur in geraden Reihen an, sondern möglichst kurvig, spiralförmig, um Berührungen zu schaffen zwischen kleinen Biotopen mit jeweils eigenem Mikroklima. Größe, die auf unkontrolliertem Wachstum beruht, kann bekanntlich als solche zum Problem werden. Wenn das Dorf zur Agglomeration verkommt, die Stadt zur Megacity sich aufbläht und das soziale Gefüge unterminiert, bleiben für AußenseiterInnen nur Nischen bewohnbar. Eine von mir verehrte Einzelgängerin war die Dichterin Christa Reinig. Sie lebte von 1926 bis 2008. Mit der Lektüre ihrer lakonischen Verse habe ich meine letzten Gymnasialjahre überstanden. 1964 kam sie zu einer Lesung ins Stadttheater von Wolfenbüttel, wo ich zur Schule ging. Sie hatte kurz zuvor, nach dem Tod ihrer Mutter und dem Empfang des Bremer Literaturpreises, die DDR verlassen können. Einige ihrer Gedichte kann ich immer noch auswendig. Sie war ein Kellerkind in Ost-Berlin gewesen, unehelich, Mutter, Putzfrau. Während des Krieges war sie Fabrikarbeiterin, hatte als Trümmerfrau und Floristin den Kriegsschutt weggeräumt, dann Kunstgeschichte studiert, als Kustodin im Märkischen Museum gearbeitet. Sie wurde mit Publikationsverbot belegt. Ihre Gedichte konnten nur im Westen erscheinen. Außerdem war sie lesbisch. Aber das ahnte ich damals nicht. Mein Besitz. Ich habe eine Schnapsflasche mit 12 Gläsern. Für mich und alle meine Onkels und Tanten. Ich habe eine Kaffeekanne mit 4 Tassen für mich und meine 3 besten Freundinnen. Ich habe ein Schachbrett mit schwarzen und weißen Steinen für mich und einen Freund. Ich habe gar keine Freunde einzuladen. Niemanden. Diese Bestandsaufnahme führt dann in der 3. Strophe zur Befreiung vom Interesse an Besitz, stattdessen zum Leben in der Sprache. Ich habe ein Lied, endlos und endlos, darin ein- und auszuatmen. Ich habe nicht mehr als ein Gras zwischen 2 Pflastersteinen, nicht mehr zu leben. In einer reichen Gesellschaft arm zu sein, sei leicht, Wissen habe nicht zu uns Schnorrer. Arm sein unter Armen, nur das sei schwer. Während wir im Herzen Europas im Überfluss leben und gut etwas zurückstecken könnten, ist unser Bewusstsein beherrscht von Mangelfantasien. Angst, Essen, Seele auf. Titel eines Films von Rainer Werner Fassbinder von 1974. Im persönlichen Leben begegnet man Frau Krisen am besten mit Fasten. Es stärkt die mentalen und die physischen Kräfte. Das hat die Wissenschaft nun herausgefunden und es wäre wohl auch gesamtgesellschaftlich angezeigt. Weniger kaufen, weniger brauchen, das kann nicht so schwer sein. Aber wenn das Haben, das Sein unterdrückt, kommt nur langsam ein Prozess in Gang, der die Stellung des und der Einzelnen zum Ganzen verändert. I wanted to change the world and could not even change my underwear. Zitat von John Grant, Queen of Denmark von 2010. Zwischen der individuellen und der gesellschaftlichen Veränderung besteht ein dialektisches Verhältnis. Die neue Front ist mein Körper. Das will verdaut werden. Viele Fragen stellen sich. Was unterscheidet Anorexie und Askese? Der höhere Zweck? Die Freiwilligkeit? Der Ekel?